Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes, ein schönes Wochenende. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen die Woche wie immer mit einer offenen Telefon-Talkshow. Das heißt, ihr könnt mich ganz einfach anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema, sei es was ganz Privates, sei es vielleicht der Grand Prix, den auch ihr am Sonntag gesehen habt, egal was. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110 und der erste Anrufer heute Nacht, in dieser warmen Frühsommernacht, das ist Horst. Und Horst ist 26 Jahre alt. Hi. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Horst. Ja, Thema. Mein Thema ist, dass ich wieder 26 bin und heute mein allererstes Mal hatte. Heute? Ja, heute. Wann heute? Heute Nachmittag. Mit wem? Mit meiner Freundin. Und wo? Bei meiner Freundin. Bei deiner Freundin, zu Hause? Ja, zu Hause, genau. Im Bettchen bei der Freundin? Im Bett, richtig, ja. Und? Wie war's? Es war super schön natürlich und ja. Und jetzt, wie fühlst du dich? Ich fühle mich relativ gut, doch. Also ich hatte, als das erste Mal passiert war, da war so ein Gefühl, jetzt bist du ein Mann. Du gehst durch die Stadt, du gehst durch Gummersbach und alle Leute sehen es dir an. Du hast es getan. War das bei dir heute auch schon so? Ja gut, ich meine mit 26 ist es ein bisschen fühlt man sich schon ein wenig als Mann. Ja, natürlich, ja. Aber also es war auf jeden Fall, es war sehr viel Selbstbewusstsein in mir, sagen wir mal so. Ja. Also man fühlt sich dann schon irgendwie ein bisschen wertvoller, sagen wir mal so. Ja. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass es so lange gedauert hat, bis zu deinem 26. Lebensjahr jetzt? Ach, das sind mehrere Faktoren einfach. Ich hatte vorher auch schon Freundin, wobei ich sagen muss, dass es also die Beziehungen, die ich halt hatte, nicht so unbedingt sehr schön waren. Mhm. Einige waren. Wie lange warst du mit den Frauen jeweils zusammen? Das ist verschieden, also es war nie länger als 4 Monate. Mhm. Na, immerhin, aber interessant, dass es dann nicht zum Sex gekommen ist. Ne? Ja, also für mich gehört da unglaublich viel Vertrauen zu der ganzen Sache. Du bist ein Romantiker. Ja, kann man so sagen. Doch, kann man so sagen. Hattest du denn noch gar keinen Sex vorher? Oder Nein. Gab es so Fummeleien so ein bisschen schon? Nee. Gar nichts? Nee, gar also nichts. Petting und so war auch nichts? Nee. Gar nichts. Gar nichts. Küsschen denn zumindest? Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Schon. Und die jetzige Freundin, wie lange bist du mit der zusammen? Etwas über ein halbes Jahr. Mhm. Und ging die Initiative jetzt von ihr aus oder nun doch von dir? Also sagen wir mal so, ich habe mich für die Freundin oder mit dieser Freundin habe ich mich entschieden, etwas Längeres zu führen. Mhm. Also das sollte jetzt nicht wieder so eine Sache sein, wie das immer war. Also du denkst schon an Ehe, Kinder, Rente? Ja. Also du denkst sehr weit perspektivisch? Ja, durch. Also es ist, wie gesagt, das erste Mal gesehen, hat geknallt und verliebt ist über beide Ohren und so verliebt wie noch nie zuvor. Dennoch war jetzt die Frage, von wem ging es heute Nachmittag aus? Von dir oder von... Es ging, glaube ich, von uns beiden aus. Ja. Es ging, also die Initiative war am Anfang von ihr sehr stark und... Wie lange hat es denn gedauert, wenn ich fragen darf? Wenn ich dir das sagen könnte. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Also es ging nicht in ein paar Minuten über die Bühne? Nee. Nee, es war schon relativ lange. Hatte deine Freundin denn schon Erfahrungen? Ja, sie hatte Erfahrungen, ja. Hat dich das nicht ein bisschen irgendwie unter Druck gesetzt oder beängstigt? Natürlich. Ja, ne? Also natürlich, das, ich muss sowieso dazu sagen, dass ich da vor dem ersten Mal eine unglaubliche Angst hatte. Mhm. Und dass diese Angst, ich glaube auch bei den anderen Partnerinnen auch mit da war. Wobei ich sagen muss, dass bei den anderen Partnerinnen gab es viele Faktoren, wo ich gesagt habe, nee, also bei der jetzt nun wirklich nicht. Mhm. Oder. Ne. Aber es ist einfach so, die Angst wird abgebaut durch Vertrauen. Und ja, wenn es der richtige Partner ist oder die richtige Partnerin, dann habt ihr verhütet? Ja. Ja, das ist also mit eingebaut gewesen. Doch, auf jeden Fall. Also, Ich will doch noch mal nachhaken. Ich habe gerade gesagt, du bist ein Romantiker, dass du das so lange hast verschoben. Ist ja doch eher ungewöhnlich, gerade bei Männern, bei jungen Männern. Hat das irgendeinen anderen Hintergrund noch, einen religiösen Hintergrund zum Beispiel? Nee, das nicht. Keinen religiösen Hintergrund. Mhm. Ich kann's dir wirklich nicht sagen. Also, wenn man gerät ja als Mann auch sehr unter Zugzwang, wenn die ganzen Kumpels schon mit, weiß ich, mit 14, 15, 16 anfangen. Ja, doch, klar. Also das, die erzählen dann von ihrem ersten Mal und ich glaube, ich käme mir dann schlecht vor. Ich hätte dann, glaube ich, irgendwie eine Frau verbraucht oder missbraucht. Oh, jetzt hören die Frauen natürlich gar nicht, ne? Jede Frau sehnt sich nach so einem Mann, der so behutsam da rangeht. Ja, also das ist auch, ich weiß auch nicht, wodurch es kommt oder so, aber ich richte mich sehr nach meiner Freundin. Wenn die es möchte, dann ist es okay. Wenn sie es nicht möchte, dann mache ich es auch nicht. Also Mädels, ruft nicht an, der Horst ist definitiv vergeben. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. So, nun hast du Blut geleckt, so will ich es mal nicht sagen. Das ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Aber du hast jetzt, bist auf den Geschmack gekommen, sagen wir es so. Wir haben es dann auch noch ein zweites Mal probiert und das... auch schon gleich heute. Ja. war auch super schön. Ja. Und war super toll. Es gab dann nur ein paar kleine Komplikationen, aber... Welche Art? Es hat ein bisschen wehgetan. Ja. Aber... gut, ihr müsst jetzt trainieren einfach, ne? Ja, also ich sehe es nicht so in der sportlichen Hinsicht, also wirklich nicht. Also es muss einfach wirklich passen. Ja. Also ich habe viel um die Ohren im Moment, sie hat viel um die Ohren im Moment und dass jetzt der Tag heute war oder dass der Moment heute Nachmittag war. Und das an einem so wunderschönen Frühlingstag. Ja. Das geht jetzt in die Annalen deiner Biografie ein, Horst. Ne? Du bist entjungfert worden an einem wunderschönen Maitag des Jahres 2000. Das klingt doch toll. Das klingt, ja. Kannst du deinen 10 Kindern später mal irgendwann, wenn du ein alter Mann bist, erzählen? Also, eigentlich waren es 25 geplant, aber nee, also es war halt so, auch so ein bisschen geflaxt heute Nachmittag, wo sie halt auch zu mir sagte, es wäre für sie das schönste Mal gewesen. Das ist herrlich. Das macht mich unglaublich glücklich. Viel Spaß weiterhin, ein schönes Leben und wenn ihr beide denn zusammen bleibt, eine tolle Beziehung und viele schöne Jahre miteinander. Die werden wir hoffentlich haben. Ich hoffe es auch. Tschüss, Horst. Ja, tschüss. Nina, 31 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Nina. Morgen. Dein Thema. Eigentlich genau der Gegensatz zu meinem Vorredner. Du gehst aber bitte noch viel näher ans Telefon. Ich sag, ich bin eigentlich der genaue Gegensatz zu meinem Vorredner gewesen. Ja. Und zwar, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Auf jeden Fall, ich bin der Auffassung, dass Sex irgendwo total super gut Schönes ist und dass man eigentlich davon gar nicht genug haben kann. Ja. Aha. Also kannst du einen jungen Mann wie Horst, der 26 Jahre gewartet hat, überhaupt nicht verstehen? Doch, schon verstehen, wenn sein Ding ist, wenn er darauf warten wollte, auf jeden Fall, doch, klar. Mhm. Na, ich konnte nicht so lange warten und ja, in letzter Zeit, ich bin der Meinung, dass es manchmal sogar ein bisschen Überhand nimmt. Bei dir? Ja. Mhm. Hast du eine Beziehung? Nein, zurzeit nicht. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, nee, finde ich momentan eigentlich gar nicht. Naja, ich habe ja auch schon mit Frauen gesprochen, die wirklich sehr sexmäßig drauf waren, die eine Beziehung hatten, aber die Beziehung ihnen nicht ausgereicht hat und dann gab es Komplikationen. Und da habe ich auch irgendwo Angst vor. Irgendwann mal wieder in Beziehung einzugehen und dass mir dann der Kick fehlt. Mhm. Also du bist eine Frau von 31 Jahren mit einem guten Erfahrungshintergrund, würde ich dann schon sagen, ne, in dem Alter. Auf jeden Fall, ja. Die, kann man sagen, zunehmend Spaß am Sex hat. In den letzten Jahren war das früher eher normal und jetzt wird es... In den letzten 3 bis 4 Jahren, irgendwo kam ich mal ausgehungert vor, habe ich Appetit geholt und jetzt esse ich mich satt. Was bedeutet das konkret? Wie viel Mal Sex hast du im Moment, du bist solo, bist Single, in der Woche beispielsweise? 3 bis 4 Mal. Mit wechselnden Partnern? Ja, zum Teil ja. Woher kriegst du die Männer? Es sind zwar immer wieder gleiche Männer, aber die wechseln sich untereinander ab. Achso, das ist so dein berühmtes Telefonbuch und du bist... ungefähr. Kommen zwar immer wieder neu dazu und ein paar andere gehen dann so ungefähr. Ne? Es ist heiß, abends jetzt. Du bist, ich sag, es ist jetzt heiß, abends du bist heiß und dann guckst du in das Telefonbüchlein rein. Wer könnte es sein? Ach, der Tim, der Ben oder was ich, wer könnte es sein? Fragen anrufen, hey, hast du heute schon mal vor oder so, wenn nicht, ne? Ja, klar. Schön, das Wein zusammen trinken und so weiter. Mhm. Genau. Wieso beängstigt dich das oder wieso thematisierst du das für dich? Weil ich irgendwo auch mich sehne nach, sag ich mal, einer festen Schulter irgendwo. Mhm. So, hast du schon längere Beziehungen hinter dir? Ja, einmal 4 Jahre, 5 Jahre. Mhm. War auch verheiratet gewesen. Ach so, das auch schon. Ja, ich habe mit 18 geheiratet, mit 21 Jahren geschieden. Wie war es denn während dieser längeren Beziehung? War das auch, warst du auch so sexmäßig so aktiv? Sexmäßig aktiv auf jeden Fall, ja. Mhm. Also ja, haben deine Partner dir gereicht? In den Beziehungen zu 80% ja. Mhm. In 2 Beziehungen, die allerdings auch nur über 3 bis 4 Monate gingen, nicht. Und dann habe ich mich auch aus diesen Beziehungen hin dann gelöst, weil ich finde, eine Beziehung gehört schöner und guter Sex einfach dazu. Ja, klar. Ja? Kann es denn sein, dass du jetzt auch so besonders aktiv bist, deshalb, weil da vielleicht auch so ein Liebesmanko ist? Ja, denke ich auf jeden Fall. Also das konstruieren wir mal den schönen Fall, du würdest dich ganz toll verlieben, mit allem drum und dran, dass das dann auch wieder sich normalisieren würde, sprich mit deinem Partner angleichen würde, sagen wir es so. Wenn, sag ich mal, genug auch von ihm entgegenkommt, auf jeden Fall, das denke ich schon. Mhm. Was machst du denn, wenn es denn nun mal nicht klappt? Immer haben die Männer ja vielleicht auch nicht Zeit, die in deinem dicken Telefonbuch stehen. Was ich dann mache, entweder gehe ich dann in das Haus spazieren, um mich irgendwie abzuregen. Ja, ansonsten teilweise igel ich mich auch ein bisschen ein dann zurück, muss ich zugeben. Ist es so, dass du, wenn du, was machst du berufstätig? Ich bin voll berufstätig als Bürokauffrau. Als Bürokauffmann. Nimmt das manchmal so überhand, dass du während der Arbeit so immer so Parallelgedanken hast an Sex? Oder wie kann ich es heute Abend kriegen? Ja, ab und zu mal. Ab und zu mal kommt ungefähr so, sag ich mal, am Tag 3 bis 4 Mal vielleicht, eventuell auch hoch. Aber es gibt auch Tage, da habe ich absolut keine Lust darauf. Das kommt auch vor, klar. Ich glaube, so wie sich das anhört, befindet sich das doch noch so im Rahmen des Normalen, des Überdurchschnittlichen vielleicht, aber des Normalen. Also so richtig sexsüchtig hört sich das nicht an. Nein. Habe ich schon schlimmere Fälle hier gehabt? Wo wir das alle... habe ich mitgekriegt, ja. Hast du das auch teilweise auch manchmal sogar reißen würde, sag ich mal, auf Pärchenclubs und so weiter, um sich richtig auszulegen. Ja, ja. Also das habe ich noch nicht gemacht, einen Pärchenclub besucht oder so, ne? Ja. Aber ich meine, wenn dich das reizt und du musst ja auf niemanden Rücksicht nehmen, mach's doch mal. Ja, versuch's einfach mal, ich meine, du bist... Auch, aber irgendwie nur dieser gewisse Anschluss, dieser gewisse Kick, der fehlt halt irgendwo. Oder du gehst mit einem deiner... haben wir eigentlich auch schon... Partner dahin. Da ist auch eine Dreierbeziehung, eine lose Dreierbeziehung da drunter. Und haben wir auch schon mal zu dritt besprochen, wollen wir eigentlich mal einen Anschluss nehmen. Weil die dann auch teilweise dann umsonst mit reinkommen. Ach so, ja genau. Oh, ein kleines Paper. Ich meine, schwierig ist es in dem Fall, wenn man in einer Partnerschaft ist und der Partner das nicht mitmachen möchte. Aber so, du bist ja frei, du bist Frau deiner selbst und warum nicht? Ich habe eigentlich auch im Ganzen eigentlich auch gar keine Probleme dabei. Nur ich stoße auch manchmal, wenn ich das zu einer Freundin erzähle, so wie ich so drauf bin, kann ich nicht und so weiter, kriege ich manchmal wirklich Hemmung und sage, bist du eigentlich noch normal? Aber im Endeffekt, ich fühle mich wohl dabei. Ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, wie viele Mädels vielleicht auch so drauf sind und die sich das nur nicht trauen zu sagen. Ja. Oder wenn sie nicht drauf sind, na gut, dann sind sie halt nicht so drauf, dann ist es nicht ihr Ding. Ich habe kein Problem dabei. Ja, ja. Aber ansonsten, aber nicht den anderen da irgendwelche Vorwürfe machen und so weiter. Ja. Also ich finde, dass du durchaus normal bist. Danke, danke. Und sehr sympathisch bist. Das weiß ich. Hey, eine selbstbewusste Frau. So will ich euch, Frauen. Nina, ich wünsche dir einen tollen Mann. Ich danke dir. Einen richtig tollen Mann, dass bei euch die Balken krachen und die Seele genauso auch inspiriert wird dabei. Jawohl, ich auch. Alles Gute, viel Glück. Jo, danke. Tschüss. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, auch heute Nacht hier live im Radio und im Fernsehen, dann ruft mich ganz einfach an. Wir haben hier eine ganz kostenfreie Nummer für euch geschaltet. Keine Kosten und Mühen gescheut. 0800 5678 111 und die Faxnummer ist 0800 5678 110. Wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, weil es immer wieder vorkommt. Ich muss es immer wieder sagen, aber es geht leider nicht anders. Vergesst nicht, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, denn sonst können wir euch nicht zurückrufen und dann können wir hier auch nicht miteinander reden in der Sendung. Also die Telefonnummer bitte dann auf das Fax auch drauf schreiben. Vanessa, 16 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo Domian. Hallo Vanessa. Vanessa telefoniert mit einem Handy. Ja. Ich höre das schon, das klingt so. Über was reden wir? Was? Ist das schlecht? Ja, es ist schon okay, wir kriegen das schon geregelt, wir beiden. Klingt nicht so ganz toll. Was ist dein Thema, Vanessa? Ja, also ich bin heute von zu Hause rausgeworfen worden. Zu Hause rausgeworfen worden? Ja, also wir hatten mal wieder Streit, meine Eltern und ich. Mhm. Ja, und dann habe ich halt auch ein bisschen überreagiert und meine Eltern wohl auch. Ja, und jetzt sind sie hingegangen und haben mir halt heute endgültig die Tür zugemacht. Also, eins nach dem anderen Mal, warum hattet ihr diesen Streit? Also, das geht eigentlich schon länger so. Halt, ich bin nicht besonders einfach, ich meine, das weiß ich auch. Mhm. Und ja, viel hatten versucht uns so zu tun, auf meinen kleinen Bruder halt und so. Ja, und das geht halt schon länger so. Was war denn der konkrete Anlass heute? Ja, heute war halt, ich war einfach einkaufen. Mhm. Und dann kam ich hoch. Und meine Eltern ging es halt heute nicht besonders gut. Mhm. Und die hatten nur ihre Schlafanzüge an und hatten dann halt, waren halt sauer darüber, dass sie mich nicht gehört haben, dass ich hochgerufen habe, dass ich es halt bin, ne? Mhm. Ja, und dann ganz einfach nur sowas halt, ne? Ja, dann also kam ich hoch. Kleinigkeiten. Ja, so eine Kleinigkeit heute halt. Dann kam ich hoch und dann haben sie mich direkt angemault, warum ich nicht gerufen habe, dass ich das bin und so. Mhm. Ja, und dann gab es wieder ein Wort, das andere. Ja, wenn Kleinigkeiten so das Fass überlaufen, dann ja, genau. Hängt ja meistens ein Riesenproblemfeld dahinter. Kannst du das, ich habe das gerade mit dem Bruder nicht richtig verstanden, vielleicht mir doch nochmal in ein paar Sätzen erklären, warum du mit deinen Eltern so Probleme hast, generell, nicht heute, so wie, warum sich das so angestaut auch hat? Ja, es war halt so, ich war sieben, also bis ich sieben war ich Einzelkind, ganz alleine halt, verwöhnt und immer mit Mama und Papa und so. Mhm. Ja, und dann kam halt der Kleine hinterher. Mhm. Und am Anfang war ich total jeck auf den, also der war echt mein Ein und Alles, keiner durfte an den ran und ja. Ja. Aber dann kam halt immer mehr die Eifersucht halt. Ach so. Immer schlimmer. Der bekommt alles, alle kümmern sich nur um das Kind und so halt. Würdest du sagen, dass das Hauptproblem ist? Ja, diese Eifersucht, ja. Halt, dass ich hingehe und halt immer denke, ich komme zu kurz und es kümmert sich keiner richtig um mich. So ganz ehrlich jetzt, wenn du dich mal versuchst, objektiv da rein zu versetzen in eure Lage. Bist du zu kurz gekommen in den letzten Jahren? Nein, weil ich weiß das auch, weil ich hab, der Kleine kriegt nur das, was ich auch bekommen habe. Halt. Mhm. Ich weiß das. Aber es ist halt in so Momenten, denke ich, nicht viel nach. Mhm. Aber würdest du dann schon auch sagen, dass die Hauptschuld an dieser ganzen Misere schon du trägst? Ja, mitunter. Nur ich weiß nicht, ob man mir das unbedingt vorwerfen kann, weil ich war halt noch klein. Mhm, klar. Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt jetzt beide überreagiert, also beide Seiten. Deine Eltern heute und du genauso. Was ist denn geschehen? Inwiefern überreagiert? Ja, ich bin dann halt nachher, habe ich ihnen dann an den Kopf geworfen, dass ich ihnen extra noch was mitgebracht habe vom Einkaufen und so von mir aus. Mhm. Und dass ich halt mit ihnen zusammen frühstücken wollte und dass ich das halt ziemlich dumm finde und so, dass das halt so jetzt läuft, dass sie mich dann direkt anmaulen. Ja, dann hat mein Vater halt auch halt überreagiert und meinte dann halt, ich sei auf jeden Fall dumm und was ich heute genommen hätte, dass ich so aggressiv wäre und so. Und dann habe ich darüber, bin ich halt ausgeflippt und habe die ganze Tasche mit der Milch, ich habe da einfach draufgetreten und die ganze Milch war kaputt. Und dann habe ich gesagt, wir sollen den Mix einkaufen, selber gehen, halt alleine gehen. Mhm. Und dann hat meine Mutter halt meine Tasche runtergeworfen, ich habe die Tasche geholt, also die Treppe runter und mein Vater hat die Tür hinter mir zugemacht. Das heißt, du hattest gar keine Möglichkeit mehr, irgendwelche Klamotten zu packen? Also meine Mutter ist direkt mit meinem Vater wohl zum Jugendamt heute. Mhm. Und dann haben sie meinen Nachhilfelehrer, noch einen guten Freund von mir halt, angerufen. Mhm. Und haben gesagt, dass er halt mir sagen soll, eine Telefonnummer von dem Mädchenhaus und oder von der Notaufnahmestelle halt. Mhm. Und dass ich da hingehen könnte und sie würden halt Sachen packen und ich könnte die abholen. Aber rein komme ich nicht mehr. Hast du Sachen abgeholt? Nein, ich habe die noch nicht abgeholt, weil ich will erstmal wissen, wo ich überhaupt hingehe. Ich bin halt heute bei der Tina. Du bist heute bei einer Freundin heute Abend? Ja. Und du weißt gerade noch gar nicht, was jetzt geschieht, wohin du... Nein. Hast du, das heißt, du hast auch noch keinen Kontakt mit Jugendamt oder mit Frauenhaus oder mit irgendjemandem gehabt? Gehst du noch zur Schule? Ja. Dein Nachhilfelehrer, den hast du gerade erwähnt. Hast du mit dem Kontakt gehabt? Ja, klar, ich war heute dann da. Und was rät der dir? Wie sieht der die Lage? Also er sagt halt auch, es ist wohl das Beste für uns alle, wenn wir uns trennen halt, aber nicht so halt. Er sagt halt auch, er kann die Situation halt auch nicht unbedingt verstehen, aber andererseits, es bahnt sich halt an, es war vorauszusehen halt, ne, dass es irgendwann so endet. Ne? Ja, und er sagt mir halt auch, er hilft mir morgen, er holt mich mit den Sachen. Vielleicht ist es wirklich ganz gut, Vanessa, dass ihr erstmal so ein bisschen räumliche Distanz bekommt. Wichtig ist jetzt natürlich, dass du ordentlich untergebracht wirst, so dass du dich auch wohlfühlst. Vielleicht kann dir der Lehrer da ja auch behilflich sein. Es gibt ja von den Jugendämtern solche Projekte des betreuten Wohnens, dass du vielleicht eine Wohnung bekommst oder in einem Objekt eine separate kleine Wohnung hast, die dann auch betreut wird. Irgend sowas, dass du zumindest dein eigenes Reich hast. Ne? Ja. Vielleicht kann sich dann das Verhältnis ja mehr entspannen, auch zu den Eltern. Ja. Aber schlimm ist es schon, ne? Ja, weil man steht einfach auf einmal da und man weiß nicht, was man machen soll. Ich weiß echt nicht. Ich hab echt nur da gesessen. Ich denke, nein, ist so viel passiert und dann heute wegen so einer Kleinigkeit. Und dann auf einmal. Nimmst du es deinen Eltern schon jetzt, wo so ein paar Stunden vergangen sind, übel und hast auch Wut auf die Eltern? Ja, klar, ich bin mehr enttäuscht. Also andererseits, ich weiß es nicht. Hältst du es denn für möglich, dass die auch, dass es denen auch schon leid tut jetzt? Oder meinst du, dass wie du sie einschätzt, dass die jetzt auch die Sache durchziehen und hart bleiben? Also durchziehen tun sie das auf jeden Fall, denke ich. Aber leid tun tut es ihnen natürlich auch. Ich denke schon, ich meine, es ist ja nicht so, dass da gar nichts ist. Ne? Ich meine, ich bin ihre Tochter und ich denke, denen tut es im Endeffekt die ganze Situation leid. Ne? Aber durchziehen werden die es auf jeden Fall. Das denke ich dann doch. Ich könnte mir vorstellen, auch 1000 Wünsche, was du gerne an Sachen mitnehmen möchtest aus deinem Zimmer, persönliche Gegenstände und so. Wer wird das denn jetzt alles so packen? Meinst du, deine Mutter packt das so ordentlich so zusammen, wie du es gerne möchtest? Ich weiß nicht. Ich habe auch gefragt, ich glaube, das sind viele Sachen, mein Tagebuch, Blätter, die rumfliegen und so, und die ich halt so Sachen draufstehen einfach und die ich alles, oder auch so Sachen wie Kassetten, CDs und genau Bilder. So. Genau, ja, klar, ich habe sie gefragt, ob ich die selber zusammenpacken kann. Sie sagt, also mein Vater sagt, ich komme nicht rein und er packt die Sachen und stellt sie mir runter und zuerst mal kommt keiner rein. Ja gut, wenn er alles zusammenpackt, packt wirklich alles zusammenpackt, was dein ist, dann ist ja, mein Vater ist so, der wenn er was für sinnlos hält, dann tut das weg. Also ich weiß nicht. Er wird bestimmt viele Sachen aussortieren, wo er sagt, sinnlos brauchst du nicht. Weg damit, das denke ich dann schon. Wie wird das jetzt so finanziell gehen? Hat dich der Nachhilfelehrer da auch schon informiert, ob du da so Beihilfen kriegst oder du musst ja von irgendwas leben? Ja, das weiß ich gar nicht. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, wohin ich gehe. Also und ich meine, ich hab nach der Schule gehe ich halt jobben. Aber ich weiß halt auch nicht, morgen wird sich das irgendwie rausstellen, weil meine Eltern haben Termin beim Jugendamt morgen. Pass auf, ich würde mal Folgendes vorschlagen, damit du auch ein bisschen informiert bist und da vorbereitet in den nächsten Tag jetzt reingehst. Dass du gleich mit meinem Psychologen, mit dem Peter, der hat dieses Gespräch jetzt auch mitgehört, dass er die Situation mit dir nochmal berät. Er ist viel besser informiert als ich, wie man das so macht, welche Ansprüche du hast und wie das mit dem Geld ist und ob du vielleicht da auch eine Wohnung kriegen kannst und so, wie du dich auf jeden Fall jetzt in den nächsten Tagen verhalten sollst. Ja. Ne, das wäre ganz gut, dann kannst du mit ihm gleich nochmal reden. Ja, darf ich meiner Mama und meinem Papa noch sagen, dass ich auf jeden Fall, was auch kommt, ganz doll lieb hab, ja? Falls meine Mutter guckt die Sendung öfter, vielleicht hat sie dich an mich. Also wenn jetzt deine Mutter, wenn die Mutter von Vanessa zugeguckt hat, liebe Mutter von Vanessa, vielleicht, wie ich es gerade sagte, ist es ja ganz gut, wenn ihr beiden Streithähne euch jetzt erstmal ein bisschen auseinander lebt und nicht eben in einer Wohnung. Aber ich finde schon, dass man sich zusammenraufen sollte. Und die Vanessa ist ja eigentlich auch ein nettes Mädchen, so wie sie gerade rüberkam. Und ihr tut es ja auch leid. Und es ist ja auch deine Tochter. Seht doch mal zu, dass ihr euch dann wieder annähert und allmählich wieder ein gutes Verhältnis miteinander kriegt. Und wenn ihr das nicht alleine schafft, dann lasst euch doch beraten, dass ihr mal zu einem Familientherapeuten geht oder mit einem Therapeuten das mal zusammen macht, dass ihr euch zusammensetzt, damit das wieder es ist doch immer in eine Familie, ne Vanessa? Ja. Danke, du mir. Gut, also du legst auf und das heißt der Peter ruft dich gleich nochmal an. Alles klar, okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich Cordula. Nee, was rede ich? Carola. Hallo, guten Morgen, Domian. Eine Cordula aus dir gemacht. Carola. Ja. Wie alt? 39. Ja. Carola, über was reden wir? Ich habe große Probleme, ja, mit meinem ältesten Sohn. Und zwar, wie soll ich anfangen? Ich war damals 16, war schwanger. Durfte nie irgendwann davon etwas erzählen. Meine Eltern, die sind in die Luft gegangen. Ich habe immer meine Schwangerschaft verschwiegen. Hatte einen Freund gehabt, Ja, der war, hatte mehrere Feuer im Eisen. Man hat mehrere Eisen im Feuer, so gesagt, ne? Mehrere Freundinnen. Hat mit, soll ich das sagen, mit seiner jetzigen Frau, mit der Mutter, mit allen drumherum, Sexspiele gemacht und so. Lass mich doch mal sagen. Ja. Bitte ein bisschen deutlicher sprechen, weil ich glaube, dass viele Leute und ich habe es nicht richtig verstanden, was du erzählt hast. Versuch mal ein bisschen langsamer zu reden, ein bisschen artikulierter, ein bisschen deutlicher. Ja, gut. Also mit 16 Jahren warst du schwanger mit deinem Sohn. 16 Jahre. Du warst sehr jung. Und durfte es niemandem erzählen. Ja. Das hat auch niemand gemerkt. Ich war ziemlich lang, hat viel Sport getrieben, was weiß ich. Nur meine ältere Schwester, die hat irgendwo nach 9 Monaten gemerkt, dass ich schwanger war. Wo ich kurz vor meiner Geburt eben zu fahren. Meine Eltern, keiner von denen hat nie was gewusst. Und meine Mutter hat immer gesagt, immer das Gerede rumging, mein ehemaliger Freund hatte mal, der seine neuen Freundin, hat er ziemlich Belaber gemacht und hat dann nicht gesagt, ja, irgendwie die ist schwanger, so und so. Und dann sagte meine Mutter, wenn du schwanger bist, dann kannst du was erleben, schlag dich tot, so und so weiter und so fort. Dann hat man ja natürlich Angst und sagt überhaupt kein Wort. Natürlich, ja. Du hast dann irgendwann was... Scheiß doch drauf. Und dann habe ich nichts mehr gegessen, gar nichts mehr. Ich habe mich runtergehungert, habe mich aufgeknochen. Musste natürlich auch schwer arbeiten. Wie haben denn dann die Eltern reagiert, als das Kind dann da war? Gut, und dann Silvester, das war kurz Silvester, bin ich mit meiner Schwester auf dem Bauernhof gewesen. Ich habe mich dann eingeladen und dann, gut, 27. Dezember, richtig wehen ohne Ende, Bauchschmerzen ohne Ende. Ich wusste ja überhaupt nicht, was das war. Ich konnte überhaupt nicht wissen, was war. Überlegen Sie mal, mit 16 Jahren, kein Arsch, weiß was, ne? So und so. Ich meine, Schwester gesagt, Mann, ich sage Dagi, ich sage, du, ich habe so Bauchschmerzen, sag so und so. Ach Gott, ich dachte so, reiß zusammen, ich gehe ins Bett. Zieh die Beine an, nicht die Beine hoch und so und so. Du kannst doch wohl hier, es geht nicht kriegen, sagt sie zu mir und so und so, ne? Ja klar, gut, er ist Silvester gefeiert, 1. Januar gefeiert, na gut, 1. Januar brachte sie mich nach Hause. So, in der Nacht kriegt sie so Schmerzen, unendlich, konnte sie mir aushalten. Ich wieder runtergelaufen, gestellt von meiner Mutter, die hatten zwei Etagen waren das. Die haben sie meine Mutter gestellt, ich kam raus, ich sag, Mama, ich hab so Kopfschmerzen, ich konnte jetzt nicht sagen, die Stadt von mir, was hast du? Carola, wir können nicht so reden. Nein, lass mich sagen. Nee. Ich verstehe dich wirklich nicht gut. Du verstehst mich? Nein, ich weiß nicht, wie es in anderen geht. Ich muss mich ungeheuer anstrengen, um dich zu verstehen. Also ich bin jetzt dabei, dass es irgendwie Silvester war und du kurz vor der Geburt standst. Ja. Wir machen mal jetzt ein paar Schritte, sonst kommen wir nicht zu Potte. Ja gut, das gleiche. Das Kind ist dann, lass mich erst mal fragen. Ja. Das Kind ist dann geboren. Ja. Das Kind ist heute 23 Jahre alt. 22 Jahre alt. Und ja. du hast angefangen, unser Gespräch vorhin damit, dass du gesagt hast, du hast so große Probleme mit dem Sohn. Ja. Also ich habe jetzt schon verstanden, dass es große Probleme damit gab, den Jungen überhaupt zu bekommen. Ja. Was sind denn jetzt deine Hauptprobleme? Ja, er ist in Kreise reingekommen. Wohin ist er gekommen? In Kreise reingekommen. Ja. Die nur mit Drogen und Dealer und mit allem drum dran zu tun haben. Er war damals 14. Ich habe daran immer wieder gewettert und gemacht und getan. Er hat dann eine Patentante von mir, von unser Kleinen, von ihm, ist der Patenonkel von ihm. Der ist mit Drogendealern, in der italienischen Mafia reingeraten. So, und dann ging es los. So, dann ging es an. 14, da ging es los. Hier, der kann doch bei mir arbeiten. Das war halt eben der Patenonkel von meiner kleinen Tochter, von ihm auch. Dann ging es halt los. Dies und das Drogen. Zuhälterei und dann Nutten und allem drum und dran. Mit 14 Jahren, überlegen Sie es mal. Ne? Dann sein Vater kam dann an, Jugendamt oder was, genau das Gleiche. Nur Alkohol, Drogen und das Gleiche, genau. Und ich konnte nichts dagegen machen. Ich war machtlos. Mittlerweile habe ich einen anderen Mann geheiratet. Habe mittlerweile zwei gesunde Kinder. Der älteste ist jetzt 20 und das kleine ist jetzt 12. Und wir haben die beiden sehr gut geraten. Nur dieser Große, der ist aus der Fugen geraten. Nur nichts wie Theater ohne Ende. Mit der Polizei. Wo ist er jetzt? Wo ist er zurzeit? Er ist jetzt mittlerweile, seit ein paar Wochen ist er verheiratet. Hat eine Freundin, die ihn abgezogen hat, wurde nur Schiss. Die haben Feuerwehr abgezogen. Nur Theater ohne Ende. Carola, pass auf, ich mache mal einen Schnitt. Also ich kann dir wirklich nicht richtig folgen. Vielleicht liegt es an meinem Kopfhörer. Ich verstehe dich auch sehr schlecht. Ja, wir machen mal Folgendes. Wir legen jetzt mal auf, das heißt, du legst auf und du wirst dann von meinen Mitarbeitern nochmal zurückgerufen. Vielleicht kannst du mit dem Peter ja auch nochmal reden. Ja. es bringt so nichts, weil ich dir nicht richtig ich folgen kann. Ich auch nicht richtig. Ja, deswegen beenden wir es jetzt mal und du wirst nochmal gleich angerufen von uns. Ja? Okay, tschüss. 1.30 Uhr und 19 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 35 Sekunden. Falls es euch interessiert, hier ist es arschwarm. Ich sitze wirklich hier wie in der Sauna. Mann! Also, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ich will mich mit euch noch über den Grand Prix unterhalten. Noch hat keiner angerufen zum Grand Prix. Ich will wissen, wie ihr das fandet. Ist Stefan Raab gut platziert worden? Wie steht ihr zu der Olsen-Bande? Hat euch das gefallen? Wer war euer Favorit? Wenn ihr mir das erzählt, dann erzähle ich euch das auch. Aber egal, über was ihr mit mir reden wollt, die Telefonnummer 0800 567 8111. Morgen, wie bitte? Die Regie hat mir irgendwas gesagt. Morgen heißt, morgen sind wir 10 Minuten später im Fernsehen und morgen heißt unser Thema Talkshow-Erlebnisse. Also erzählt mir, was ihr in Talkshows alles erlebt habt. Jetzt geht's weiter mit Melanie und die Melanie ist 26 Jahre alt. Hallo. Hallo. Dein Thema, Melanie. Mir ist was ganz Dummes passiert. Ich habe Sex mit meinem Cousin gehabt. Mhm. Ich muss dazu sagen, wir haben uns 15 Jahre lang nicht gesehen. Mhm. Kannten uns praktisch auch gar nicht mehr. Mhm. Und es war auf einer Familienfeier, unser Onkel hatte 60. Geburtstag und wir hatten noch ein bisschen halt mehr getrunken und dann ist es halt passiert und ja, jetzt wissen wir beide nicht, was wir tun sollen. Also wir haben keine Probleme damit, dass wir verwandt sind. Wie eng seid ihr denn verwandt? Welcher Grad der Verwandtschaft ist das? Also mein Vetter und Cousine ersten Grades? Ja, mein Papa ist mit seiner Mama, das sind Geschwister. Ah ja. Mhm. Ja. 15 Jahre nicht gesehen, sagst du? Nein. Und dann nach einer Fete passiert? Ja. Mhm. Da wart ihr ja quasi Fremde, ne? Ja, wir kannten uns auch überhaupt gar nicht. Und wir hatten dann den ganzen Abend geredet und geredet und haben total die gleichen Ansichten. Und wann war das? Jetzt dieses Wochenende war Dieses Wochenende. Bist du jetzt verliebt in den Cousin auch oder war das jetzt eigentlich nur so eine Sexgeschichte? Eigentlich eine Sexgeschichte und heute haben wir aber wieder miteinander telefoniert. Mhm. Und da haben wir doch schon gemerkt, dass das geknistert hat. Mhm. Jetzt wollten wir uns diese Woche halt nochmal treffen. Mhm. Eigentlich am Wochenende wieder, aber er hat keine Zeit. Mhm. Und dann wollten wir, weil ich aus der Nähe aus Bremen komme und er kommt aus deiner Richtung unten und wollten wir uns auf Hälfte des Weges treffen. Ach, jetzt höre ich aber in dem Ganzen so eine gewisse Schwere, ne? Ja. Du hast ein schlechtes Gewissen. Auch, ja. Er hat auch ein schlechtes Gewissen, habt ihr schon so weit geredet? Weil, Wobei ich jetzt mal ganz ketzerisch fragen will, warum eigentlich? Weiß nicht. Rechten gegenüber, denke ich mal. Ja, ich meine, ja gut, das ist jetzt, also so rein rechtlich, gesetzlich, besteht die Möglichkeit, ja? Gibt es ja keine Einschränkungen? Ja, stimmt. Also Ich glaube, es gibt nur Probleme, da muss man sich dann mit Ärzten unterhalten. Solltet ihr richtig zusammenkommen und wenn ihr Kinder haben wollt, wie das mit Abkrankheiten ist und so. Das ist ein Problem. Aber das andere ist reine Moral. Ne? Wenn du mal wenn man so die letzten Jahrhunderte Revue passieren lässt, wie viele Könige ihre Cousinen geheiratet haben. Ja, stimmt. Und wie es da kreuz und quer ging, ist das eigentlich fast schon ganz normal. Aber es ist natürlich immer noch ein Tabu, ne? Ja. Das heißt immer, es ist ein Tabu. Was würde denn deine Mutter oder deine Eltern sagen, wenn du das erzählen würdest? Ich denke mal, meine Mama wird es ein bisschen lockerer sehen, bloß mein Papa, weil es aus seiner Familie kommt eigentlich, ne? Und jetzt, wie kommt es denn eigentlich, dass ihr euch 15 Jahre nicht gesehen habt? Ja, ich komme hier oben mehr aus Norddeutschland und durch meine Mutter eigentlich so ist der Kontakt nie so richtig entstanden zu den Verwandten, zu meinem Vater hin und so. Und jetzt ist es halt passiert. Also der Papa wär böse. Ich glaube schon. Der Papa wäre in seinen Fundamenten erschüttert. Ich glaube schon, ja. Manchmal müssen Eltern in ihren Fundamenten erschüttert werden. Ja, das finde ich schon. Also das ist nur wirklich eine Sache, wenn ihr beide euch jetzt ineinander verliebt und wenn ihr euer Glück jetzt im Moment vielleicht gemeinsam findet, dann ist es auch völlig wurscht, dass ihr Vetter und Cousine seid. Finde ich. Ja. Finde ich. Wenn ihr das, worüber wir gerade gesprochen haben, berücksichtigt. Aber so weit ist es ja nicht, deshalb wollt ihr auch keine Kinder haben. Nee. Also ich fände es sehr schade, will ich dir sagen, Melanie. Wenn nur wegen dieser moralischen Kategorie ihr euch jetzt nicht miteinander mehr beschäftigen würdet, obwohl ihr es gerne tätet. Kommt aber alles sehr verhalten. Ja. Was sagt er? Was sagt er denn? Er hat auch keine Probleme mit eigentlich. Also er sieht es auch genauso eigentlich, wie du das siehst. Vom Moralischen her eigentlich überhaupt keine Bedenken. Und bloß halt mit den Verwandten halt. Ne? Aber denkt doch bitte jetzt noch nicht in den zarten Anfängen eures Glücks an die liebe Verwandtschaft. Die liebe Verwandtschaft ist so egal im Moment. Ja, ne, stimmt. Ne? Ja. Du hast es der Mama noch nicht gesagt. Nein. Nee, ist es ja noch super frisch. Man muss ja nicht gleich die Pferde scheu machen. Ne? Event. Ja. Trefft ihr euch erstmal wieder? Ja. Beschnuppert euch, ob ihr vielleicht, vielleicht seid ihr ja gar nicht so, doch nicht füreinander geeignet, weiß man ja nicht. Ja. Und dann lasst das mal in aller Ruhe angehen. Ja. Und tut so, als wärt ihr fremde Leute. Ja. Oder als wärt ihr nicht miteinander verwandt. Ja. Ne? Schönen Gruß an den Vetter. Wie sagst du denn, Vetter oder Cousin? Cousin, ne? Ja. Ich habe zu meiner Cousine früher immer, das hat sie sehr geärgert, da habe ich immer Base gesagt. Das ist so ein alter deutscher Begriff. Kennst du den? Kenn ich gar nicht, nein. Base, sehr lustig, ne? Ich habe gesagt, das ist hier meine Base. Und es gibt so eine wunderbare Stelle in Goethes Werther. Da schreibt er, sie ist so umständlich, da redet er von irgendeiner Frau, sie ist so umständlich wie eine Base. Aha. Und damit habe ich meine Cousine immer aufgezogen, wenn sie irgendwie Mist gebaut hat. Guter Tipp für deinen Vetter übrigens. Ja, werde ich mir merken. Tschüss, Melanie. Vielen Dank. Viel Glück, tschüss. Ja, jetzt geht's weiter mit Verena. Verena ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ich möchte mich gerne mit dir über den Grand Prix unterhalten. Endlich! Ja. Wir müssen 40 Minuten vergehen, bis ihr mal zum Thema Grand Prix kommt. Ja. Aber es ist ja immer ein Zufall, wer hier durchkommt und wer sich dann bei uns meldet. Ja, das stimmt. So, du hast, Verena hat den Grand Prix gesehen. Ja, auf jeden Fall. Also, was ich noch davor sagen möchte, ist, ich bin seit 5 Jahren totaler Stefan Raab-Fan. Ja. Hast du den Stefan denn hier bei mir auch gesehen, als er zu Gast war? Nee, leider nicht. Siehst du? Leider nicht, aber ich habe ihn schon, ich war halt mal bei ihm in der Sendung gewesen, als Zuschauerin der Woche. Mhm, das war ungefähr vor vier, fünf Jahren circa gewesen und das heißt, hat echt total Spaß gemacht. Ihr habt quasi ein privates Verhältnis miteinander. Nein, so kann man es nicht sagen, aber ihr habt euch kennengelernt. Ja, wir haben uns auf jeden Fall kennengelernt, ja. Gut, also großer Fan von Stefan Raab. Ja, auf jeden Fall und am Samstag habe ich den Grand Prix auf jeden Fall nicht verpasst. Mhm. Ja, ich habe halt lange hin auf den Auftritt von Stefan Raab hingefiebert und so. Und als ich mir den Auftritt so angeguckt habe, also ich fand es total super toll, die ganze Stimmung von ihm und. Und dann kam halt später die Nominierung. Mhm. Ja, und dann kam dann halt nur Dänemark und so. Ja, und da habe ich mich irgendwie die ganze Zeit aufgeregt. Ja, können die dem Stefan nicht mal 12 Punkte geben und. Hä? Wer waren eigentlich die Ersten, die uns 12 Punkte gegeben haben? Wer war das? Ich überlege gerade. Österreich. Nee, Österreich kam später. Nee, Österreich kam Spanien ganz... oder so? Nein, Spanien war auch eher. Das war, ich weiß gar nicht, wer es war. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich höre gerade aus der Regie die Schweiz. Schweiz, ach die Schweiz. Wir lieben die Schweiz. Ja, auf jeden Fall. Wir lieben Österreich. Ja, genau. Wir lieben Spanien. Ja, genau, die drei lieben wir. Ne? Aber die anderen, die können uns gestohlen bleiben. Ja, ne? Genau. Die uns nichts gegeben haben, ne? Zum Beispiel. Ja, das stimmt. Mhm. Was hast du denn getippt? Was hast du getippt, wie Stefan Raab abschneiden würde? Ja, ich habe mir eher so gedacht, so jetzt nicht gerade Erster, sondern vielleicht so Zweiter, Dritter. Und dann kam mir das irgendwie so ein bisschen enttäuschend vor. Mhm. Ja, und dann habe ich halt daraufhin irgendwie noch so gesehen, wie er sich dann halt total gefreut hat und. Also ich will dir mal sagen, ich finde diesen Platz 5, den er nur hat, ne, finde ich sehr respektabel. Finde ich gut. Ja, dann habe ich mir halt auch noch Meinungen von anderen Leuten angehört. Ich habe halt so gesehen, wie er sich so total gefreut hat und die Stimmung immer mehr kam, als er da die 12 Punkte bekommen hat immer und so. Und dann habe ich mir auch gedacht, Mensch, wieso bist du eigentlich enttäuscht? Der 5. Platz ist doch saugut für dich. Ist grandios. Gildo hat nur den 7. damals beim letzten Mal geschafft. Ja. Und den 5. Platz mit einem Lied, welches ja schon eine gewisse intellektuelle Fähigkeit voraussetzt, um diesen Humor zu verstehen. Den verstehen nun offensichtlich nur die Österreicher, die Schweizer und die Spanier. Ist schon eine tolle Leistung, finde ich. Ja. Was war denn, also neben Stefan Raab jetzt so dein Favorit? Wen hast du mitgewählt? Hast du auch angerufen? Nee, leider nicht. Leider nicht. Also wen hättest du da angerufen? Wir durften ja nun nicht den Stefan wählen, also mussten wir jemand anderen wählen. Wen hättest du, wenn du hättest gewählt? Oh Gott, da habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken drüber gemacht. Nicht? Ich war da so die ganze Zeit so beschäftigt, so was jetzt mit Stefan. Aber als Schlagerfreund, als Grand Prix-Freund, als Musikfreund, nimmt man doch jeden Beitrag unter die Lupe. Oder? Nicht? Ja, ich nicht. Aber den Dänemark-Song, den fand ich auch nicht so schlecht. Es gab so grottenschlechte Auftritte. Ja, zum Beispiel das stimmt, diese hampelnden Mädchen, ich weiß nicht, woher die kamen, die mit ihrem Bikini oder was sie da hatten, und die sangen auch noch so schräg und so schief. Ja, war halt irgendwie so, ich habe mir das so eine Zeit lang angeguckt und so, und das wurde immer langweiliger und so. Weißt du, was mir gut gefallen hat? Was ich so vom Rhythmus her sehr schön fand, war die dicke Frau aus Malta. Ach die, Sie war vielleicht ein Tick zu dick, aber egal, sie hat ganz toll gesungen, sie hat ein sehr hübsches Gesicht und die Musik ging doch ganz gut so ab, fand ich. Aber sie hat auch keinen dollen Platz gemacht. Russland fand ich doof. Und die Olsen-Brüder ist mir viel zu altbacken. Obwohl, das ist ein Ohrwurm ist es schon. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es europaweit funktioniert. Dass die Radios verspielen werden. Das stimmt. Also bist du mit einem zwiespältigen Gefühl dann ins Bett gegangen am Samstag? Ja, also ich war eigentlich dann doch so zufrieden. Ich habe halt irgendwie gesehen, dass der Stefan Raab sich so total gefreut hat. Ja. So über den 5. Platz. Da war eine Stimmung, der war irgendwie nur noch am Lachen gewesen und so. Habe ich mir auch gedacht, meine Güte, der Junge ist zufrieden. Also, man muss ja wirklich sagen, dass die Show und die Performance von Stefan Raab war die beste der ganzen Angelegenheit, finde ich. Toll mit den Lichtern, die so blinken. Toll von ihm finde, er singt so irgendwie vom Bauch raus. Man merkt, dass es ihm total Spaß macht, totale Stimmung und. Und jedes Mal, wenn ich ihn irgendwie immer im Fernseher sehe, ist er total gut gelaunt, lacht, macht Witze. Und man weiß eben nicht so genau, wie ernst er es nimmt, aber das ist ja auch sympathisch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Na gut, also wir sind zufrieden, ne? Können wir so sagen. Ja, auf jeden Fall. Und du bleibst weiter Stefan Raab treu. Ja, auf jeden Fall. Und wir verfolgen mal, wie das Lied sich in Deutschland entwickelt. Vielleicht wird es ja sogar in Deutschland ein Hit. Wir wollen es ihm gönnen. Ne? Ja, was ich noch sagen wollte, wenn Stefan Raab jetzt zuhören sollte. Vielleicht, das macht er manchmal, hat er mir gesagt. Also ich bin ein totaler Fan von dir, Stefan. Ja. Und werde auch dein Fan bleiben und würde mich mal freuen, wenn du mich mal in deine Sendung einladen würdest. Na, du warst doch nun schon mal da. Nee, in die Version war ich. Jetzt muss ich noch zu TV Total. Also darf ich auch also nicht verpassen. Stefan wird sich sehr freuen, dass du das gesagt hast und er wird sich überlegen, ob er dich nochmal einlädt. Und jetzt wollte ich dann noch sagen, ich möchte noch meinen lieben Freund Hassan grüßen. Nein, keine Grüße jetzt mehr. Okay. Sonst langweilen wir uns ja alle. Wollen wir doch nicht. Okay, alles klar. Tschüss, Verena. Ja. Tschüss. Tschüss. David, 48. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Ja, hier ist der Ulrich David. Der urige David. Ja, richtig. Hallo. Domian. Und zwar rufe ich, gucke deine Sendung jeden Abend. Das ist schön. Und ich finde das sehr interessant. Das möchte ich dir auch mal vorweg schicken. Vielen Dank. So, und du hast vorhin gesagt, zu Stefan Raab hat sich noch keiner gemeldet und jetzt gerade eben schon. Okay, du bist der Zweite jetzt, aber ist auch okay. Ja, meine Vorgängerin hat ja sich schon gemeldet, genau, ja. Ich mich unbeliebt machen. Aber ich möchte mal Folgendes sagen. Bitte. Vielleicht bin ich auch zu alt schon dafür. Mit 48 bist du doch nicht zu alt, so, oder? Aber wenn ich die Lieder höre, piep, piep, piep, und Huddle Little Doodle da, ja, und dieses wird dann vertreten, also für Deutschland praktisch, dann muss ich wirklich sagen, das ist veralbernd. Dann ne? Schämst du dich quasi als Deutscher vor den anderen? Nein, nicht, aber ich denke mir ganz einfach, es gibt so viele schöne Lieder, ja. Auch ansprechende Lieder und wo man auch sagen kann, also die versteht man auch und... Also du findest das zu albern? Ja, wirklich. Ich finde es wirklich zu albern, wenn man so eine Lieder durch die Gegend faucht da und ich meine, die Aufmachung war sehr gut. Da muss man den Stefan Raab sagen, also hat er sich mächtig ins Zeug gelegt. Kann man nichts gegen sagen, ne? Nein, also wunderbar. Show war perfekt. Aber, David, ja. man wundert sich ja, dass das Publikum doch offensichtlich diese Art von Musik sehr gerne hat, in Deutschland zumindest. Sonst wären Leute wie Stefan Raab als Sänger oder Gildo Horn nicht so erfolgreich, ne? Ja, Domian, ich möchte mal Folgendes sagen. Mir fällt immer wieder auf, die Verrücktesten, ja, die haben die meisten Chancen, ne? Ja. So, also ich habe auch schon immer mal gedacht, dass ich mal auf die Bühne treten könnte, ne? Siehst du, jetzt fängst du auch an. Ja, aber meine Titel kommen nicht durch, ne? Wenn ich mal was zusammenfauche, das ist alles, das wird alles kleinstreten. Jetzt sag mir doch mal, wen du gerne gesehen hättest als deutschen Vertreter. Also ich hätte zum Beispiel gern Dravi Deutscher mal gesehen. Ist auch ganz aktuell. Bitte? Ist er auch ganz aktuell? Ja. Singt er überhaupt im Moment? Auch, man kann also so viele nennen, die wirklich schöne deutsche Lieder singen. Wollen wir doch noch einen nennen? Ja, zum Beispiel den Roberto Blanco. Ja. Der bringt auch immer lustige Musik mit sich. Ja. Ein bisschen Spaß muss sein. Richtig. Aber das darf er da ja nicht singen, das singt er ja schon seit 30 Jahren. Ja, aber er kann ja er singt ja auch andere Lieder. Ja, stimmt, ne? Ja. So, und in dieser Form denke ich jetzt Ja, aber das Problem ist ja jetzt ganz im Ernst mal, dass die großen etablierten Schlagersänger in Deutschland sich das gar nicht antun und sich auch gar nicht diesem Vorkontest da aussetzen wollen, weil sie gar nicht wahrscheinlich die Blamage hinnehmen möchten, nicht nominiert zu werden. Das ist ja das Problem. Ja, Domian, und das fällt mir auch auf und das hast du auch richtig gesagt jetzt. Diese berühmten großen Sänger, die kommen mir so vor, als wenn die sich da gar nicht hinwagen, dass die sich also nur da, die Corinna May zum Beispiel, das Mädchen singt da wirklich schön. Ne? Aber man hat doch oftmals den Eindruck, wenn die deutsche Vorentscheidung läuft, dass das ein Nachwuchswettbewerb ist und nicht ein Wettbewerb der besten Sänger in Deutschland. Ne, es müsste doch so sein, dass die Besten aus dem Lande auch viel Prominenz dorthin gehen müsste und dann der Allerbeste müsste rausgesandt werden nach Europa zum Grand Prix. So müsste es eigentlich sein, finde ich. So denke ich auch. Ja, also ich fände es wunderbar, wenn nochmal Udo Jürgens mitmachen würde. Ja, zum Beispiel. Ne? Oder nochmal Vicky Leandros. Auch. Für Deutschland. Ja, wäre zum Beispiel mal Ohrwurm, ne? Ja, zum Beispiel. So, und das würde ich ja nun interessant finden. Ja. Auch bei Stefan Raab finde ich mehr, dass er die Sachen so verblödelt. Ne? Macht das ja gerne. Ja, habe ich schon verstanden, dass das nicht so dein Ding ist. Also, wir hoffen mal, vielleicht wendet sich das Blatt auch nochmal, dass beim nächsten, übernächsten Mal doch ein schwerkalibriger Sänger da sitzt und uns vertritt. Also ich will ihn jetzt nicht kleinreden, ich möchte ihn auch nicht schlecht machen. Ne? Ich gucke ihn ja auch immer mal im Pro7 und so. Komm, er ist ein toller Entertainer, ne? Wollen wir nicht sagen. Er hat ja auch mal noch einen Gasten, der hat ist er auch. Dumm. Genau, er kann Würste auch, kann er auch noch machen, was wollen wir mehr? Ne? Richtig. David, also so ist er ganz in Ordnung. Ist er. Wie gesagt, ich wollte nur aus dem Auto bringen, mit Huddle Little Doodle da, ne? Ja. Das müsste gerade nicht jetzt erscheinen, das dann könnte man so mal zwischendurch irgendwo machen. Wir haben deine Meinung verstanden ja. Und ich danke für deine Meinungsäußerung. Ja. Und verabschiede mich jetzt von dir, David. Gut, und ich bedanke mich und deine Sendung, sage ich dir, ist wirklich gut und sehr interessant. Sehr vielen herzlichen Dank. Und ich hoffe, das Mädchen, was vorhin da rausgeschmissen worden ja. ist von ihren Eltern, die Vanessa, da auch eine Lösung gefunden wird. Hoffen wir alle. Nein? Mein Lieber, mach's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ich fand es übrigens so witzig, wenn der Titel von Stefan Raab immer in der Tagesschau genannt oder einige Male in der Tagesschau genannt wurde, so ganz todernst, heute Abend tritt beim Grand Prix der Sänger Stefan Raab mit dem Titel so und so so auf. Sehr witzig, oder in den Tagesthemen, wenn die sehr seriösen Kollegen dann solche Dinge in den Mund nehmen. Fand ich witzig, traf mein Komikzentrum. Jetzt frage ich meine Regie, wie es weitergeht. Wolfram, 39 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian, hier ist Wolfram. Ja. Es fällt mir natürlich schwer, jetzt die Kurve zu kriegen von Stefan Raab zu meinem Thema. Mhm. Mein Thema ist, mein Vater benötigt eigentlich seit 2 Jahren eine neue Niere. Ja. Und wie alt ist der Vater? Mein Vater, der ist 64. Mhm. Und ich habe mich dann auch untersuchen lassen und ich wäre auch kompatibel zu meinem Vater. Mhm. Ich wäre also ein geeigneter Spender. Mhm. Und das hat mir mein Vater gar nicht selbst gesagt, das hat mir nur meine Mutter gesagt. Also mein Vater ist nie direkt an mich da herangetreten. Mhm. Und ich überlege nun eigentlich schon sehr lange. Und mein Vater bekommt immer mal wieder ganz arge Schwierigkeiten mit der Niere, mhm. sodass ich immer wieder neu überlege, ist es richtig oder ist es nicht. Ist er Dialysepatient? Er ist noch nicht Dialysepatient, mhm. insofern es wird immer mit jedem Tag eigentlich erwartet. Mhm. Und es ist, ich habe mich umgehört in meinem Freundeskreis und die haben viele zu mir gesagt, Wolfram, du bist Familienvater, überlege, was du machst. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin hin und her gerissen. Ich brauche im Prinzip jetzt von dir auch keine Entscheidung, keine Antwort. Das kannst du auch nicht treffen. Mich würde nur mal eine Meinung von dir interessieren. Erzähl mir doch mal dein Verhältnis zu deinem Vater. Das ist ein sehr gutes Verhältnis, muss ich sagen. Es ist bloß in dieser Beziehung, können wir nicht so miteinander reden, weil es ist eine sehr strenge christliche Erziehung gewesen und da sind private, sogar fast intime Sachen. Ich möchte mal sagen, dass so eine Nierenspende doch eine intime Sache ist. Das ist nie so gelernt worden von uns beiden. Also letztendlich, so wie du es gerade erklärt hast, kann man auch nicht klar sagen, ob der Vater es erwartet. Kann man nicht, ne? Nein, das kann ich überhaupt nicht. Der erwartet es bestimmt nicht. Das glaube ich auch nicht, wie du es gerade geschildert hast, ja. Er wagt es vielleicht nicht mal zu hoffen, ne? Das ist richtig, ja. Hast du, Wolfram, über dieses Thema mal mit deinem Arzt gesprochen? Ich habe mit meinem Arzt gesprochen, aber da kommt eigentlich nur immer, sage ich mal, die ärztliche Geschichte. Ja, das meine ich auch. Der soll dir ja auch gar keinen Rat geben. Der soll dir einfach nur mal so erklären, wie funktioniert ein gesunder Körper mit einer Niere beispielsweise. Risiken sind für dich damit verbunden? Funktioniert eigentlich hervorragend mit einer Niere, wenn ich keine Nierensteine bekomme und eine Niere sich verstopft. So dass die zweite Niere den Abfluss gewährleisten kann, kann da gar nichts passieren und ich neige eigentlich nicht zu Nierenstein. Ja, und du bist auch im Moment ein kerngesunder Mensch. Was die OP betrifft, welche Risiken über die üblichen Risiken hinaus gibt es bei einer Entfernung einer Niere? Ja, da wird immer so gesagt, mir wurde gesagt, so ungefähr zwischen 10% und 20%. Was heißt das jetzt genau? Dass zwischen 10% und 20% könnte irgendwas schief gehen. Mit irgendwelchen Also nicht, dass man unbedingt unterm Messer bleibt, sondern dass irgendwelche Beeinträchtigungen bleiben. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben im Rahmen einer anderen Sendung mit einem Menschen gesprochen, der genau das getan hat, was du in Erwägung ziehst vielleicht. Nämlich der eine Niere für einen Verwandten gespendet hat. Und diese Operation lag damals, als ich mich mit dem unterhalten habe, 5-6 Jahre zurück. Und es wurde berichtet, dass alles wunderbar funktioniert und dass das Leben eigentlich genauso weitergelaufen ist wie vorher, dass er nur ein bisschen mehr trinken muss und es gab so ein paar Kleinigkeiten der Rücksichtnahme auf den eigenen Körper, aber im Prinzip ist alles ganz normal geblieben. Ich will dir mal sagen, ich hätte, wenn du das machen würdest, ungeheuren Respekt vor dir und finde es eigentlich wunderbar, wenn man das für den Vater macht. Wenn man dem Vater Leid ersparen kann und vielleicht ermöglicht, dass er in seinem Alter, ist er dann auch nicht mehr der Jüngste, vielleicht dann nochmal einen guten Lebensabschnitt erwartet. Denn das, was ihn jetzt erwartet, ist ja nun beileibe nicht so schön. Und sicherlich auch meine Mutter nicht, ne? Genau. Und auch meine Kinder nicht, denn meine Kinder, die wollen auch ihren Opa haben. Insofern, ich bin da zwiegespalten. Das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Was meint denn deine Familie, insbesondere deine Frau dazu? Meine Frau sagt immer, es ist deine Entscheidung. Sie will mir da überhaupt nicht reinreden. Weil ich vermute mal, wenn eine Frau einen sehr liebt, dass sie einen doch lieber behalten möchte, als ein Risiko einzugehen. Ja. Ich habe mich gerade aber auch nochmal versetzt in die Situation deines Vaters. Wenn ich eine solche Entscheidung mitgeteilt bekäme von einem ganz engen Verwandten oder von einem Freund, wenn ich sehr krank wäre, und der würde zu mir sagen, ich bin bereit, das zu machen. Das ist so großartig und das wäre ein so ungeheurer Beweis der Liebe oder der Freundschaft, dass ich glaube ich, gar kein Wort finden würde, der Dankbarkeit und des Berührtseins. Also du meinst, einen Korb könnte man nicht bekommen? Hast du Angst davor? Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, ja, dass ich Angst habe. Aber selbst das, Wolfram, würde ich gar nicht als Korb dann verstehen wollen. Nehmen wir mal an, du bietest das deinem Vater an. Nehmen wir mal an, aus irgendwelchen Gründen, die für ihn gewichtig sind und die seriös und ernsthaft sind, sagt er, nein, ich möchte das nicht, dann ist es doch auch okay. Dann ist es für ihn eigentlich okay. Ja. Ich habe dann wirklich lange gekämpft, die Entscheidung zu treffen. Mhm. Ja, aber dann es kommt ja darauf an, dass du die Entscheidung getroffen hast. Mhm. Und wenn er das dann wirklich nicht möchte, dann muss man das auch respektieren. Mhm, das stimmt. Aber was für ein Glück bescherst du ihm? Damit, dass du ihm das Angebot machst. Schon allein die Mitteilung. Ja, ungeheuer. Also ich, wie gesagt, ich hätte höchsten Respekt vor dir, wenn du das machst. Hat mir noch keiner gesagt, dass die andere Variante, was für ein Glück das bescheren könnte. Das ist wunderbar, das freut mich jetzt. Mhm. Das ist schön für mich. Weißt du, wie lange du im Krankenhaus liegen müsstest? Ist das? Wir haben wohl so ungefähr 2 Wochen, wie ich jetzt mitbekommen habe. Mhm. Ich danke schön. Also mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Nee, ich wollte auch nur eine Meinung hören. Und ich danke schön. Würdest du uns nochmal auf dem Laufenden halten, vielleicht in ein paar Wochen, wie du dich entschieden hast, oder in ein paar Monate nochmal? Das kann ich gern tun. Würde gerne mit dir nochmal reden und wenn du mir dann sagst, so und so ist es jetzt entschieden und das ist die Begründung. Das kann ich gern tun. Sehr gerne, Wolfram. Okay. Alles Gute. Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben. Schon wieder eine Nacht rum. Also, nicht eine Nacht, aber eine Talkshow-Nacht hier. Eine Telefon-Talkshow-Nacht. In der Technik Hans-Jürgen Wilde. Und morgen haben wir das Thema Talkshows, Talkshow-Erlebnis. Ich möchte mit euch allen reden, die ihr schon mal zu Gast in einer Talkshow wart. Wir haben die Sendung genannt Star für eine Stunde. Erzählt mir, wie es euch dort ergangen ist, was ihr Schönes dort erlebt habt, aber auch vielleicht Unangenehmes? Wart ihr enttäuscht? Habt ihr euch verarscht gefühlt? Sind tolle Sachen daraus erwachsen? Habt ihr vielleicht eure große Liebe kennengelernt? Wie sind die Moderatoren mit euch umgegangen? Würdet ihr nochmal dahin gehen? Und so weiter. Morgen 10 Minuten später im Fernsehen, aber pünktlich um 1 Uhr bei 1 Live und um 1.10 Uhr im Wiederfernsehen. Ich wünsche eine gute Nacht und sage dann bye bye bis morgen. Ciao.